besser, ihr könnt nicht denken. Ihr seid Pinguine, die man nicht unterscheiden kann. Ihr seid alle dumme Mitläufer, ihr habt keine eigene Meinung. Tut nur, was die Mehrheit, die Gesellschaft von euch verlangt. Schnauze! Ich kann euch nicht mehr an, immer der gleiche, eintönige Dreckschnauze. Ihr seid die Pest und tolerantes Pack. Die Leute, die von der Norm abweichen, verachtet ihr. Denn sie nicht so wie ihr, dafür habt ihr ein Feindbild. Totalen Spießern, lasst euch alle schießen. Es gibt keinen anderen Weg, es ist die einzige Hoffnung. Schnauze! Ich kann mich nicht mehr hören, immer der gleiche, ein Tüngel Dreck. Schnauze! Ihr seid die Pest und tolerantes Pack. Ihr versaut unser Leben, ihr seid überall. Keine Möglichkeit, euch zu kommen. Ich werde euch nicht los, man kann euch in die Zahne kloppen, seid zu gut für diese Welt. Arschkriechen und Petzen, wollt immer das Bessere sein, obwohl ich dafür tue, der fabriziert sich nur will. Ich bin anders als ihr. Ich steh zu meiner Meinung, ich scheiße auf euch, ihr seid zum Kotzen. Schnauze! Ich kann es nicht mehr hören, meine Bleiche, mein Tüten dreck. Schnauze! Ihr seid die Pest und tolerantes Pack. Schnauze!